WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht, wie immer am Freitag. Das heißt, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute hat den hübschen Namen Maja, 39 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Maja. Liebe Maja, über was reden wir beide? Du hattest vor zwei Nächten das Thema Tabus brechen. Ja. Und da hatte ich dann versucht anzurufen, bin aber leider nicht mehr durchgekommen. Mhm. Es geht eigentlich darum, dass ich auch nochmal einen Beitrag dazu bringen wollte, jetzt nicht auf sexueller Basis, sondern auf politischer Basis, mhm, dass ich eben halt auch ein Tabu gebrochen habe. Du hast ein Tabu politisch gebrochen? Genau. Und welches Tabu hast du gebrochen? Ich bin in der christlichen Partei. In welcher? Und habe CDU. CDU, ja. Nichts gegen einzuwenden. Das ist noch kein Tabubruch. Also das ist noch okay, das ist noch genehmigt. Ich bekleide da auch einige ehrenamtliche Funktionen und Ämter. Im lokalpolitisch oder? Lokal- und Landesebene, okay, genau. Mhm. Und habe eine Petition gegen den Bau einer Moschee der Ahmadiyya-Gemeinde ins Leben gerufen. Wo soll diese Moschee gebaut werden? In Leipzig. In Leipzig, ah ja. Genau. Mhm. Das war vor eineinhalb Jahren, Oktober. Mhm. Oktober 2013. Mhm. Und es ging dann auch sehr durch die Presse und ich bin dann auch sehr angefeindet worden, wie ich nur kann, dass ich mir erdreiste, eine Petition ins Leben zu rufen, mhm, die dann auch über 10.000 Unterschriften gesammelt hatte. Ja. Leider wurde die Petition dann durch die rechten Kräfte in Leipzig mehr oder weniger missbraucht. Durch rechte Kräfte wurde die... Also NGB unterwandert. Hm. Und da war ich dann raus, da habe ich mich dann auch distanziert. Aber was heißt das? Wie haben die diese Petition missbraucht? Es gab eine Bürgerinitiative. Mhm. Und ich habe im Zuge der Bürgerinitiative mit denen zusammen mitgearbeitet. Und habe dann die Empfehlung gemacht, weil ich schon aus anderen Stellen wusste, dass Online-Petitionen sehr erfolgreich sein können. Kurze Zwischenfrage, du hast vorher mit diesen rechten Gruppierungen zusammengearbeitet? Nee. Um Gottes Willen. Also, dann habe ich es falsch verstanden. Ich okay. Habe dann die Empfehlung gegeben, mach doch einfach eine Online-Petition und guck mal, was da rauskommt. Mhm. Da war das noch sozusagen, so wie sich jetzt die Pegida am Anfang genannt hat, die sind sozusagen eine Gruppierung aus vielen Bürgern, Parteien unabhängig. Mhm. Also da waren auch wirklich Grüne dabei, da waren Linke dabei, mhm, da waren welche aus der SPD dabei. Allerdings wurde die Bürgerinitiative dann durch die rechten Kräfte unterwandert und mehr oder weniger wurde das Ganze dann in die Richtung NPD gelenkt. Achso, und dann hast du dich rausgezogen. Okay, der Tabubruch besteht darin, dass du dich gegen den Neubau einer Moschee ausgesprochen hast und diese Petition ins Leben gerufen hast. Genau. Warum bist du gegen den Neubau einer Moschee in Leipzig? Es geht nicht um die Moschee an sich, sondern es geht um eine gewisse Unehrlichkeit der Gemeinde. Verstehe ich nicht. Also das heißt, es ist die Ahmadiyya muslimische Jamaat-Gemeinde in Deutschland. Mhm. Und sie sagen zum Beispiel, sie setzen sich für die Gleichberechtigung von Mann und Frau ein. Sie sind für Frieden. Und dann ist aber, wenn man sich näher mit dieser Gemeinde beschäftigt, ist das Ziel, ein Kalifat zu errichten, also Staatsziel, Kalifat. Mhm. Sie sprechen sich für die Handschuhehe aus. Mhm. Es gab auch auf Phoenix ein sehr interessantes Interview mit dem Wackeshauser, der jetzt sozusagen der leitende führende Kopf der Ahmadiyya-Gemeinde in Deutschland ist. Der hat sich auch für die Züchtigung der Frau ausgesprochen. Mhm. Und für die, Das nehme ich erstmal so hin, wie du das sagst. Ich gehe davon aus, dass du das ordentlich recherchiert hast. Ich kann das jetzt nicht bestätigen. Ja. Wenn das aber so eine krasse Vereinigung ist, wundert es mich, dass es nicht mehr Widerstand in Leipzig dagegen gibt. Ja, das ist das Problem, dass man. Das in hat ja mit rechts und links nichts zu tun. Da sagt ja jeder Demokrat, der auf. Das geht nicht, genau. Aber es haben sich immer halt viele nicht damit beschäftigt, sondern selbst aus den Reihen der Jungen Union bin ich angefeindet worden. Wie kann ich mich nur gegen die Ausübung des Glaubens aussprechen? Dagegen habe ich mich nie ausgesprochen. Okay, also deine Kritik geht gar nicht gegen den Islam, die geht nicht gegen den Bau einer Moschee, sondern deine Kritik geht gegen den Bau einer Moschee durch diese Gemeinde. Genau, und verstanden? Generell durch die Verlogenheit, also einfach dieses Wasser predigen und Wein trinken. Das heißt, wenn das eine liberale islamische Gemeinde wäre, hättest du keine Probleme, dass dort eine Moschee gebaut wird? Ja, genau so sieht's aus. Ja. Gut. Und das war aber, wie gesagt, ein großer Tabubruch, dass ich auch von vielen Seiten als Nazi zum Beispiel auch beschimpft worden bin. Ja, das dass ist... Dass ich nicht nachvollziehen konnte. Ich bin gestalkt worden von der Vereinigung. Also das heißt, ich bin da auch angegriffen worden. Ich bin angegriffen worden aus eigenen Reihen. Also es ist ein sehr polarisierendes Thema. Wie ist der Stand der Dinge denn jetzt im Moment? Das hier ist ja schon eine Weile her. Wie sieht's mit dem Neubau aus? Es liegt noch bei einem Bauvorantrag. Es sind auch sehr viele Ungereimtheiten dabei. Also das heißt, es gibt einen Baum, der steht unter Naturschutz. Also dürfte das Grundstück gar nicht bebaut werden, weil der Baum, wie gesagt, unter strengem Naturschutz steht. Mhm. Es war bis Ende des Jahres, also Ende 2014, lag eigentlich die Baulast dafür auf diesem Grundstück für ein Altenpflegeheim. Okay, ich merke, das sind bürokratische Schwierigkeiten. Hat man denn diese Gruppierung, wenn sie so ist, wie du sie gerade beschrieben hast, müsste doch der Verfassungsschutz schon einen Blick auf die haben? Der Verfassungsschutz hat einen Blick darauf. Allerdings ist es so, dass diese Gruppierung zum Beispiel in Hessen den Status einer öffentlichen Körperschaft erlangt hat. Mhm. Und das sind einfach Sachen, also sie kaufen sich zum Teil die Politiker. Aber das sind Sachen, das wollen wir jetzt nicht hoffen. Sie kaufen sich vermeintlich Politiker. Ja, das sind jetzt Unterstellungen, die können wir jetzt nicht hier bestätigen oder... Deshalb habe ich mich jetzt noch korrigiert mit vermeintlich. Okay. Jetzt kommst du aus Leipzig. Leipzig ist nicht ganz so weit, nicht ganz so weit weg von Dresden und diese Städte, beide Städte machen im Moment große Schlagzeilen. Was denkst du denn zu Pegida? Wenn man sich mit dem Forderungskatalog auseinandersetzt, sind viele Sachen schon verankert im Gesetzlichen. Mhm. Deshalb kann ich die Kritik, die generelle Kritik an der Pegida nicht verstehen oder nicht konkret nachvollziehen. Du meinst, weil die Sachen fordern, die sowieso schon niedergeschrieben gesetzlich sind? Gesetzlich verankert sind, genau. Mhm. Oder jetzt momentan gesetzlich verankert werden sollen. Mhm. Das Problem bei dieser Gruppierung ist aber, dass da gebe ich dir völlig... Ja, genau. Und du hast es ja am eigenen Leib erfahren, dass da Kräfte, mit denen man nichts zu tun haben möchte und die wirklich üble Machenschaften letztendlich zu vertreten haben oder vertreten, dass die eine Idee oder eine Bewegung okkupieren. Ja, ich frage mich ganz ehrlich, was hat da bei so einer Demonstration zu tun, GEZ zum Beispiel abschaffen? Also das sind Themen, die gehören... Die was abschaffen? Zu einer GEZ zum Beispiel GEZ, abschaffen. Ja. Also das sind Sachen, wo ich mir denke, die gehören dann an diese Stelle nicht hin. Wenn ich dann... Ich denke mir einfach, die Deutschen haben ein Problem, sie müssen sich... oder das ist mein Gefühl. Wir stigmatisieren uns zu schnell voreilig und sind der Meinung, wir müssen uns für alles entschuldigen. Und Würdest du, wo ich so eine gewisse Sympathie heraushöre zu Pegida, würdest du mitdemonstrieren oder hast du es gar schon? Ich habe nicht, nee. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich kenne einige. Das würde deine Partei auch nicht so gerne sehen, ne? Ehrlich gesagt, wir sind ein freies Land. Ja, aber... Ja, wir sind ein freies Land, aber die Stellung, die Position der CDU ist ja ganz klar dazu. Ja, die ist klar. Mhm. Deshalb, wie gesagt, ich kenne aber einige aus dem Stadtrat, aus dem Leipziger Stadtrat, die sehr wohl auch nach Dresden schon gefahren sind. Mhm. So, du hast... Also parteienübergreifend. Ja, du hast dich jetzt ganz rausgezogen aus dieser Petition, so habe ich es verstanden gerade. Genau. Bist du denn generell an dem Thema noch dran? Im Hintergrund, ja, im Hintergrund bin ich noch dran an dem Thema. Ich meine, wenn wirklich verfassungswidrige Aktionen dort stattfinden, bist du als Lokalpolitikerin ja nur auch in der Verantwortung, dass du darauf aufmerksam machst. Ich bin in der Verantwortung. Allerdings ist das Problem, dass viele sich eben halt nicht damit beschäftigen, mit dem Thema, oder nur oberflächlich. Mhm. Und dass die gleich sagen, naja, wir müssen eben halt die Glaubensfreiheit respektieren. Die ist im Artikel 4, glaube ich. Mhm. Grundgesetzbuch ist die verankert. Und haben sich gar nicht mit der Gemeinde an sich sozusagen einfach mal auseinandergesetzt. Und das ist das Problem, dass ich dann eben halt ziemlich allein da stehe. Verstehe. Nun sagt unsere Bundeskanzlerin und auch der ehemalige Bundespräsident, der Islam gehört zu Deutschland. Sagst du das auch? Nein. Ich denke mir, nein, ist auch wieder falsch. Er kann ein Teil Deutschlands werden. Ja, aber ist es nicht schon ein Teil Deutschlands? Wir haben Millionen von Muslimen in unserem Land. Also ist es doch ein Teil. Also gehört es doch dazu. Wir haben aber noch keinen muslimischen Feiertag. Könnte man ja einführen. Könnte man einführen. Ja, das wäre schon... Deshalb, wie gesagt, ich sehe es noch nicht als komplett integrierten Teil in Deutschland. Es ist bestimmt auf dem Weg dazu, integriert zu werden. Okay, aber allerdings sollte man ganz ehrlich dann auch mal hinterfragen, weil jeder sagt, Islam ist ein Teil Deutschlands. Man sollte sich einfach mal die Open-Doors-Listen anschauen, diesen Verfolgungsindex von den Christen, die weltweit verfolgt werden. Mhm. Da steht, nach Nordkorea stehen überall islamische Länder. Mhm. Warum spricht sich keiner von diesen islamischen Gemeinden wirklich öffentlich in einer Demonstration gegen die Verfolgung der Christen aus? Okay. Warum sind wir Deutschen immer in der Bringschuld als Christen? Weißt du, Maja, bin ich auf deiner Seite? Bin ich absolut auf deiner Seite? Andererseits sollten wir mit gutem Vorbild vorausgehen. Und wenn die Bundeskanzlerin sowas sagt, finde ich das eine sehr versöhnliche Geste, die das Zusammenwachsen zwischen muslimischem Glauben und christlichem Glauben ja nur förderlich ist. Deine Kritik sehe ich ganz genauso. Da möchte ich auch mehr Empörung haben und ich möchte nicht im Gefängnis landen, wenn ich in ein muslimisches Land reise und eine Bibel in meiner Tasche habe. Da hast du völlig recht. Okay, ein Riesenthema. Alle Medien, alle Talkshows, alle reden darüber. Haben wir auch noch mal ein bisschen darüber gesprochen. Es wird uns sicher noch... Wie gesagt, meines Erachtens auf einem integrativen Weg, aber der Islam an sich ist noch nicht in Deutschland ganz angekommen. So sehe ich es. Okay, das ist die Meinung. Ich glaube, der ist erst angekommen, wenn wirklich bewusst ist, man feiert jetzt Ramadan oder jetzt ist irgend so ein islamischer Feiertag. Ich glaube, wir haben allerdings dagegen, noch einen Feiertag hier einzuführen, dann ist es halt ein islamischer Feiertag und Das ist noch nicht angekommen, nicht wirklich. Also ich sehe es noch nicht so. Gut. Das wird noch ein paar Jahre dauern, 30 Jahre dann schon. Die Meinung von Maja aus Leipzig. Ich danke für deinen Anruf und für deine Meinungsäußerung. Alles gut. Und ich wünsche, dass ihr noch gut durch die Nacht kommt. Bis dahin. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Eine CDU-Politikerin aus Leipzig äußert sich bei uns. Kai, 35. Guten Morgen, Kai. Hallo. Ja, hallo, Domian. Hallo, Kai. Um was geht's bei dir? Ja, also bei mir geht's um folgendes Problem. Was heißt Problem? Ich hatte bis damit noch nichts zu tun. Ich hatte auch vor 2 Tagen mal angerufen, wo es darum ging, um das Thema Tabus hier. Mhm. Und also es ging aber jetzt nicht um mein Tabu, also schon irgendwo, aber ich habe einen Sohn, der ist 17. Mhm. Und ich habe den vor 2 Wochen in seinem Zimmer mit einem anderen Jungen erwischt. Was heißt erwischt? Was haben die gemacht? Die haben sich geküsst. Ach so. Und hatten nur noch Boxershorts an. Und da bist du reingeplatzt? Ja, da reingeplatzt. Ich will mal so sagen, er hat das nicht mitbekommen, Tür war nicht so laut, ich habe nur einen Spalt aufgemacht und bin dann gleich wieder weg. So. Du hast ein bisschen reingeguckt und vor Schock und setzen gleich wieder die Tür zu und weg. Genau. Das heißt, du hast mit ihm noch gar nicht darüber gesprochen? Nein, bis jetzt noch nicht. Mit deiner Frau denn? Ich bin getrennt. Achso, du bist alleinerziehend und lebst mit deinem Sohn zusammen? Genau. Gibt's da noch ein Kind? Naja, das ist mein Einzug. Das deutet darauf hin, dass dein Sohn entweder schwul oder bisexuell veranlagt ist. Gehe ja, ab, ne? Mittlerweile denke ich das. Ja, wenn er mit einem anderen Jungen knutscht, dann könnte man in dieser Richtung es interpretieren. Hast du das so ein bisschen schon vermutet? Noch gar nicht. Überhaupt nicht. Hat er schon mal eine Freundin? Ja, vor einem Jahr hat er eine Freundin gehabt. Ja. Ich habe das ja auch schon viel, also jetzt mal durch Fernsehen und so gehört, dass jetzt auch Homosexuelle oder Bisexuelle so Scheinfreundinnen hatten vorher. Also so habe ich das mal gehört, aber selber habe ich mich mit dem Thema noch nie befasst und das ist halt richtig schwierig. Wie empfindest du das denn jetzt, was du da gesehen hast und die damit verbundene Vermutung? Wie ich das empfinde? Ja. Ich weiß noch nicht so richtig damit umzugehen. Also ich persönlich habe überhaupt nichts gegen Homosexuelle. Solange dein eigener Sohn nicht schwul ist. Nö, das will ich nicht mal sagen. Ja, aber dann könntest du doch ganz locker damit umgehen. Dann könntest du doch denken, na okay, dann steht er halt auf Jungs. Mir auch egal. Ja, von der Sache her ist das auch so. Aber wie gesagt, es war halt ein Schock. Erstmal, weil ich damit nicht gerechnet habe. Wäre mal vorher zu mir gekommen und hätte gesagt, pass auf. Ja, aber gibt's nicht so Schlimme? So ist es. Gut, macht vielleicht keiner, aber ist halt erstmal ein Schock gewesen. Ist es immer noch ein Schock im Moment? Ja, ich denke schon, weil ich habe ihn noch nicht drauf angesprochen. Mhm. Aber vielleicht will ich da auch... Frag ihn doch mal einfach. Thema wieder zurückkommen zu einer Tabuzone, nicht verbrechen hier, dass ich einfach reingeschneit bin und... Ja gut, da kannst du dich ja entschuldigen, dass das passiert ist und dann sagst du, was du gesehen hast und sprichst es ganz offen an. Dann ist doch ein großes Eis zwischen euch beiden gebrochen. Und wenn du dann, so wie du es gerade gesagt hast, ihm auch noch signalisierst, dass dir das eigentlich egal ist, du möchtest nur wissen, was los ist, dann ist das doch, dann reichst du ihm doch quasi die Hand. Vielleicht ist er ja auch gar nicht großartig schwul. Vielleicht haben die einfach ein bisschen rum irgendwas ausprobiert, mal getestet. Das heißt ja in dem Alter noch gar nichts. Aber selbst wenn es so ist, ist es ja auch egal. Wenn dich das so berührt hat oder so geschockt hat, wie du gerade gesagt hast, dann finde ich, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich den Jungen ansprechen und sagen, pass auf, ich habe Scheiße gebaut, ich bin da reingekommen, ohne zu klopfen. Du hast es nicht gesehen. Ich habe die Tür wieder zugemacht, aber ich habe was gesehen. Und lass uns mal drüber reden. Ja, es geht ja auch weiter jetzt. ich weiß ja nicht, wie lange das schon läuft. Und gut, von seiner sexuellen Neigung erstmal davon abgesehen. Aber wir hatten zwar damals schon über Verhütung gesprochen und so, jetzt in Bezug auf Frauen. Und ich hoffe einfach bloß, wenn es doch weitergeht, dass er das auch bei Männern macht. Deswegen muss man das Gespräch wahrscheinlich auch finden. Klar. Ich gehe mal davon aus, dass der schon ganz gut Bescheid weiß, wo der Hase lang läuft. Aber es spricht gar nichts dagegen, oder dass du mit ihm redest. Also es spricht nicht nur nichts dagegen, sondern du solltest das wirklich tun. Ich glaube, es ist auch für dich befreiend. Du musst dich erstmal an den Gedanken gewöhnen, dass er vielleicht schwul oder bi ist. So. Und dir kann es doch recht sein, wenn er das nicht heimlich lebt, sondern wenn er dich mit einbezieht in sein Leben. Das ist doch schön. In dem Sinne lebt das ja heimlich. Ja, eben, genau. Und das könntest du jetzt aufbrechen, indem du sagst, pass mal auf, mir ist es wirklich völlig egal, lass uns nur einfach offen reden. Wenn du einen Freund hast, bring ihn gerne mit nach Hause. Mir ist es wurscht. Ist es dir wurscht? Hallo? Ja, ich hab dich was gefragt. Ja, ich habe gerade nichts verstanden, sorry. Ich habe dich gefragt, ob es dir wirklich wurscht ist. Also ja, gut. Entschuldigung, irgendwas runtergefallen. Nee, der Wurst ist es mir auf alle Fälle. Also jetzt mir persönlich, ich habe, wie gesagt, keine Probleme mit Homosexuellen, Bisexuellen, Transsexuellen oder Heterosexuellen. Da ist doch alles im grünen Bereich. Dann sprichst du mit deinem Sohn und dann sagt er dir, was Sache ist. Und dann herrschen klare Verhältnisse. Ende der Debatte. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du doch nicht so ganz im Reinen mit dir bist, falls er das ist. Aber nee, das siehst du falsch. Es ist bloß eine Hemmschwelle. Und ich denke auch, das können, ohne dir nahe zu treten zu wollen, Leute ganz schwer beurteilen, die selber nicht in der Situation waren. Ja, okay. denke ich einfach, wenn man das erste Mal sieht, ja, natürlich. Dann ist es doch ein Schock. Also es ist nicht einfach wie, mein Sohn bringt eine Freundin mit und dann ist es halt so, das ist einfach, wenn man es das erste Mal sieht und man hat das nie gewusst, denke ich ganz einfach, ist die Situation halt doch schwieriger, aber ihn darauf anzusprechen. Ja, du musst ja, also wir einigen uns auf das Resultat des Gesprächs, du musst mit ihm sprechen. Das ist das Beste, was ihr machen könnt, was du tun kannst. Okay? Ja, schon. Ja, muss ich machen jetzt. Ja, Kai, was sonst? Was willst du sonst machen? Sonst stocherst du im Nebel rum und die machst Frage dir... ist ja immer, wann ist die Situation, wann mache ich das oder wie? Das Ach, ist eben Mensch, das, was ich noch nicht so richtig weiß. Na, in irgendeinem, wenn ihr abends mal ein bisschen Zeit habt und zusammensitzt, sprichst du es ganz einfach an. Das ist doch nur auch nicht. Nein, da geht ja auch alle zwei Wochen, trifft er sich mit seiner Mutter. Hm? Habe ich mir schon die Frage gestellt, ob ich. Sie darüber informieren. Nein, jetzt rede erstmal mit dem Jungen. Du machst doch keine Wissenschaft draus, Mensch. Sprich ihn einfach an bei einer ganz guten Gelegenheit, wo ihr mal ein bisschen Zeit habt miteinander und dann wird geredet. Und ich sag dir, hinterher wird das sehr erleichternd sein für dich und auch für den Jungen. Also, zum Beispiel dieses Wochenende. In Gottes Ohr. Ja, zum Beispiel dieses Wochenende finde ich ist eine gute Gelegenheit dafür. Okay? Alles klar, danke. Lieber Kai, alles Gute. Tschüss. Ciao. Ach, der Kai rang doch mit sich irgendwie so. Ganz glücklich war er doch nicht damit. Wenn der jetzt eine taffe Blondine mit nach Hause gebracht hätte, wäre das für ihn, glaube ich, schöner. Hier ist Annette. Annette ist 46. Guten Morgen, Annette. Hallo, Domian. Oh, dich höre ich aber ganz schlecht. Geh mal irgendwie mit dem Hörer ganz an den Mund. Warte mal. Das hat mir auch schon der Christian gesagt. Du klingst ganz verschwommen. Ja, wir müssen erst mal reden. Vorher kann ich das nicht hören. Also, wir fangen mal an. Um was geht's denn? Ja, Domian, hörst du mich jetzt? Red mal ein bisschen, dann kann ich sagen, ob ich dich richtig höre. Okay. Also, Domian, ich habe ein Riesenalkoholproblem. Ich weiß, da ruft ja jeder immer an. Nee, ich glaube, das geht nicht. Ich verstehe nichts. Scheiße. Sag noch mal ein bisschen ausführlicher. Ich wechsle mal das Ohr. Ich glaube, am Ohr liegt es weniger, aber egal. Also ich höre dich gut. Ja, sag nochmal, was du gerade gesagt hast. Also ich bin alkoholkrank. Du bist alkoholkrank, ja? Jetzt höre ich dich. Ja, okay. Du bist alkoholkrank? Ja, pass auf. Und mein Riesenproblem ist, ich bin Alkoholiker. Mhm. Und mein Mann, also ich bin Spiegeltrinker und mein Mann ist Quartalstrinker. Spiegeltrinker heißt, du trinkst regelmäßig, um einen gewissen Level zu haben. Ja, genau. Wie viel trinkst du denn am Tag? 15 Flaschen Bier. 15 Flaschen Bier, jeden Tag? Ja, und ich kann auch ganz normal reden, ich kann auch gerade laufen. Ja, die 15 Flaschen Bier sind verteilt auf den ganzen Tag? Ja. Nee, nicht verteilt, also ich fange abends so an. Ja. Bis nachts um 2, 3 Uhr, bis ich müde werde und dann schlafe ich. Ach so, bist du berufstätig tagsüber? Nein, nicht mehr. Mhm. Ich habe also... Wie lange geht das schon so? Oh Gott, Domian, seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren? Ja. Seit 30 Jahren? Da falle ich aber vom Stuhl jetzt. Ja, ist kein Witz. Also 15 Flaschen waren es natürlich vor 30 Jahren nicht, ne? Da waren es jeden Tag 2, 3 Flaschen. Und du sagst, dein Partner ist Quartalstrinker. Ja. Und das Schlimme ist... Das heißt, erklär es nochmal, das heißt, der gibt sich so alle paar Tage oder am Wochenende die Kante? Nein. Quartal heißt wirklich, also er gibt alle 2, 3 Monate um. Ach so, wirklich Quartal. Ja, wirklich Quartalstrinker. Also alle 2, 3 Monate kippt er sowieso um. Aber die Zeit also dazwischen trinkt er kaum was oder nichts? Gar nichts. Er tut auch alles dafür, er will auch trocken sein, er nimmt Adepint. Das sind so Tabletten und alles. Ah, also ist aber, ihm das Problem schon auch bewusst? Ja. Das Problem ist ihm auf jeden Fall bewusst. Also er ist praktisch in dem Sinne, wenn man es jetzt so sieht, geheilt, sagt man. Naja, geheilt ist das wohl weniger, aber... Ja, er hat aber immer Rückfälle wegen mir, weil ich nicht von dem Scheiß wegkomme. Wenn du nicht arbeiten gehst, was machst du den ganzen Tag? Domian, das darf ich dir gar nicht sagen. Ich sitze den ganzen Tag im Bett. Du sitzt oder liegst den ganzen Tag im Bett? Ja. Und was machst du da? Ja, nichts. Fernsehen gucken. Und weißt du, was das, und weißt, warum, was das Schlimme ist? Lass mich nur fragen, um es zu verstehen. Und warum trinkst du tagsüber nicht schon und erst am Abend? Ja, da schlaf ich. Ich will den Tag nicht sehen. Das klingt aber alles sehr, sehr kaputt. Das sage ich dir, das kannst du laut sagen. Und ich fühle mich auch so. Ich habe mich auch irgendwie aufgegeben, weißt du? Das heißt jetzt nicht, dass ich Selbstmordgedanken habe, aber ich habe mich einfach aufgegeben. Ich habe einfach gedacht, ihr könnt mich alle am Arsch schlitten, lasst mich einfach alle in Ruhe. Und habt ihr Kinder? Dann, nein, ach, ich würde doch meine Kinder nicht versaufen. Ja, Entschuldigung, alles. Ertrinken. Hast du denn in diesen 30 Jahren mal, warst du mal in einer Klinik oder hast irgendetwas unternommen? Domian, wenn ich dir sage, dass ich schon 100 Mal in der Entgiftung war. Was heißt das? 100 Mal? Wie viel Mal warst du wirklich? 100 Mal. Naja, 100 Mal wirst du nicht gewesen sein. Doch, mit Sicherheit. Also du warst sehr oft in der Entgiftung. Wie lange warst du 100... dann? Wie lange warst du dann in der Entgiftung? Ja, mal eine qualifizierte 3 Wochen und mal nur 10 Tage. Ich glaube, das ist in deinem Fall mit einer Entgiftung nicht allein getan, sondern da muss man mehr machen. Domian, ich habe schon 3 Langzeittherapien hinter mir. Wie sieht es denn sonst mit deiner Gesundheit aus? Ja, jetzt habe ich vor einem Jahr durch das Liegen habe ich mich wundgelegen und habe einen Dekubitus entwickelt. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Ja, allerdings weiß ich das. Ach, du liegst so permanent den ganzen Tag, dass du dich, obwohl du eigentlich gesund bist, dich wund liegst? Ja. Wie schwer bist du denn? 140 Kilo habe ich jetzt. 140 Kilo. Das heißt, du mampfst den ganzen Tag ziemlich viel? Warte, Domian. Ich habe seit 2 Jahren, weil ich nur noch liege, so viel zugenommen. Und deswegen traue ich mich jetzt nicht mehr in der Entgiftung. Aber ich habe Angst. Du kannst schon alleine aufstehen, das kannst du. Doch, ja. Wenn du mit deinem Mann über die Situation redest, was sagt er denn dazu? Der leidet, glaube ich. Er sagt immer, ich soll was machen. Ich glaube, Annette, wenn du so weitermachst, lebst du nicht mehr lange. Willst du sterben? Nein, ich will nicht sterben. Ich habe auch solche Angst davor vom Sterben. Du lässt dich vollkommen gehen. Ja, ich lasse mich total hängen. Du lässt dich total hängen. Du, ich sag's jetzt mal ganz, ganz plump. Du frisst. Du mir meckern nicht mit mir. Du säufst. Du unternimmst gar nichts. Du kriegst den Hintern nicht hoch, um in eine Therapie zu gehen oder in eine Klinik. Ja. So. Und wenn das so weitergeht, gehst du vor die Hunde. Aber ich traue mich nicht mehr raus. Was kann denn draußen passieren? Ich weiß es nicht. Ich traue mich einfach nicht mehr raus, weil ich so fett geworden bin. Schämst du dich vor den Leuten? Ja, total. Es gibt viele, viele Menschen, die sehr übergewichtig sind und da muss man sich nicht schämen. Außerdem, wenn du rausgehst, ja, mit dem Ziel, dass du auch die Funde verlierst, von dem Alkohol runterkommst und dass du seelisch stabiler wirst. Weißt du, was ich gerne machen würde, Domian? Was denn? Ich war ja schon 3 Meile lang Zeit, ne, wegen Alkohol. Ich würde so gerne was gegen mein Übergewicht tun. Gibt's da nicht auch eine Kur? Es gibt, ich bin sicher, dass es eine Kur gibt, wo alles zusammen behandelt wird. Und das wäre doch das Ideale für dich. Dass das Übergewicht behandelt wird und die Alkoholsucht behandelt wird. Aber weißt du, ich habe gehört, wenn das alles behandelt wird. Ja? Hörst du? Ja, ich höre. Ich habe gehört, wenn das alles behandelt wird, weißt du, dann sind da auch Magersüchtige und so. Und da habe ich wieder Angst. Dann sehe ich wieder so mich früher, weißt du, weil ich auch mal so schön schlank war. Und dann fühle ich mich ja wieder so beschissen und so fett. Annette, mach dir doch nicht jetzt 1000 Gedanken schon, wen du da eventuell sehen würdest und was du dann denkst. Ich glaube, wenn man irgendwie richtig im Sumpf drin steckt, muss man irgendwann aufhören zu grübeln, sondern man muss was tun. Man muss aktiv werden. Und die Dinge werden sich schon fügen und richten. Und wenn du Probleme hast mit sehr dünnen Leuten, die du da siehst, dann kannst du dieses Problem thematisieren mit einem Therapeuten, der dich da behandelt. Das heißt, du bist ja da nicht alleine. Du hast ja dann immer Menschen um dich herum, die... Aber ich habe Angst, dass ich da wieder nur die einzige Dicke bin. Dass du was? Dass ich die einzige Fette bin. Das glaube ich nicht. Wenn das eine Kombinationstherapie ist, werden da essgestörte Menschen sein, eben auch sehr dicke Menschen. Also das sollte nicht das Problem sein. Ja, doch, das ist mein Problem. Da habe ich Angst vor. Gut, da muss man jetzt... Weil ich möchte, ich möchte gerne dann auch schwimmen gehen und alles. Und das kann ich nicht, wenn ich da jetzt so eine Magersüchtige neben mir ist, dann fühle ich mich ja wieder wie so ein Elefant. Ja, aber Annette, pass mal auf. Wir können jetzt nicht tausend Sachen sagen, was passieren könnte und deshalb... Nein, ich weiß. Ne? Dir ist klar, dass wenn man da raus will, geht das nur mit Anstrengung und auch mit einer Weile, wo man sich dann ein bisschen am Riemen reißen muss. Das wird ja nicht auf dem goldenen Serviertablett präsentiert, die Lösung. Ich weiß, Domian, ich weiß. Aber ich konnte noch nie in meinem Leben kämpfen. Irgendwie, ich habe immer so den Kampf immer verloren. Du sollst nicht kämpfen, du sollst dich nur entscheiden. Du sollst entscheiden, jetzt will ich das und jetzt begebe ich mich in die neue Situation. Das stimmt, da hast du recht. So, und das wäre... Und weißt du was, Domian, weißt du, was mir gefehlt hat? Dass mir das mal einer sagt. Ja, wenn es damit jetzt schon getan wäre, wäre ich sehr glücklich. Doch, Domian, ich habe doch keinen Menschen. Meine Eltern verurteilen mich. Und ich habe keinen mehr. Mein Bruder. Ich habe nur noch meinen Mann. Und der ist immer so lieb zu mir. Mhm. Und sagt einfach, mach was wohl. Aber er verurteilt mich nicht. Du hast doch bestimmt... Aber die anderen... Du hast doch bestimmt mit deinen 46 Jahren auch noch Träume, wie das Leben schön sein könnte. Hast du? Würdest du nicht auch gerne mal verreisen? Ich hatte bis vor 3 Jahren, wo ich noch schlank war, ein Pferd. Ich hatte alles. Das heißt, da gibt es schon Sachen, an denen du Spaß hast. Ja, natürlich. So, und das müsste, ich finde, das ist doch immer die beste Motivation, wenn man raus aus der Gosse will. Das ist ja eine Gosse, in der du da drin hängst. Wenn man sich die schönen Sachen vor Augen hält, die einem Freude machen. Und dafür lohnt es sich doch, sich anzustrengen. Mhm. Annette, jetzt bitte ich dich wirklich, auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin zu führen. Die dir auch noch so Kombinationskliniken anbieten kann oder dich darüber informieren kann. Das wäre toll, Domian, und ich danke dir so sehr. Dann kriegst du von uns die Infos, aber du musst es natürlich organisieren und in die Wege leiten. Und Domian, soll ich dir was sagen? Hm? Ich verspreche dir, dass ich was mache. Das fände ich ganz super und dass wir irgendwann nochmal reden. Domian, mir hat das so gefehlt, ein Mensch, der so wie du, der da so sitzt, Und sagt, Mensch, du musst was machen, Mädchen. Und mir sagt das einfach keiner. Gut, ich habe es dir ganz klar gesagt. Ja. Ja. Und ich fände es toll, wenn wir in einem Jahr nochmal telefonieren würden und du mir deine Erfolgsgeschichte erzählst, okay? Ach, Mensch, Domian, kannst du nicht mitkommen? das wäre wieder zu einfach. Liebe Annette, ich bitte dich aufzulegen und die Magdalena ruft dich gleich an. Okay? Aber Domian, ich wollte sagen, du bist so süß. Ich gucke dich schon so lange. Dankeschön, danke für das Kompliment. Alles Gute, wir melden uns gleich. Vielen Dank. Sehr gerne, tschüss, ciao. Tschüss. Die Annette, 1.35 Uhr und hier ist Andreas und Andreas ist 51. Guten Morgen, Andreas. Hallo Jürgen. Hallo Andreas. Grüß dich. Es ist erstmal eine Ehre, dass ich auch mal durchkomme. Freue mich, dass du da bist. Finde ich ganz toll. Ich bin schon länger ein Fan und ein Verfolger deiner Sendung. Ja. Erstmal toll. Dankeschön, sehr nett. Heute bist du ein bisschen erkältet. Ja, ich bin ein bisschen erkältet, man hört es, ja genau. Ich stecke im Moment in einer Situation, die eigentlich toll ist. Ich denke, da beneiden mich auch einige Männer drum, dass ich eine sehr junge, voll attraktive Subi habe. Was, eine Subi? Ich bin 17 Jahre alt und ich bin 51. Das ist eklatant, ne? Der Unterschied. Ja. 17, das ist mir unheimlich. Persönlich auch unheimlich. Ja. Und deswegen hatte ich gestern eigentlich, ohne Tabus, mehrfach schon versucht, durchzukommen. Mhm. Ist schwierig manchmal, aber heute hat es geklappt. Du hast gerade so ein Wort gebraucht, das ich nicht kenne. Eine Subi, was heißt das? Eine Subi. Subi. Ja, was heißt das? Das ist meine Sklavin halt. Ach so. Ah. Gut, dass ich, für gut, mich dass ist das jetzt sehr ungewohnt, diese Zeitversetzung. Ja, du solltest auch nicht. Im Fernseher und das, nein, du solltest, guck gar nicht in den Fernseher, das irritiert. Ja, ich mach das jetzt gerade. Ja, mach die Augen zu. Ja, das ist nichts. Das geht über den Satelliten und dann ist das Zeitverzögerung. Ja, ja, alles gut, alles gut. Wie lange kennst du diese junge Frau? Ja, 8 Monate. Ja, da hast du sie kennengelernt, da war sie da schon 17? Nee, da war sie noch 16. Da war sie 16. Das wusste ich allerdings nicht. sie haben mich eigentlich verarscht. Wir lachen manchmal darüber gemeinsam. Sie ist intellektuell ihrer Zeit auch weit voraus. Sie ist gesichtet, hat ein Stipendium und wird gefördert. Sie ist superbegabt. Die packt mich manchmal voll, kauft die mich im Sack, auf Deutsch gesagt. Mhm. Wie und wo habt ihr euch kennengelernt? Im Internet. Ja. Aber fragt auf man? Einer speziellen Seite, wo eben SMler unterwegs sind. Mhm. Wo sie übrigens schon viel länger präsent war als ich. Mhm. Ich habe das mal ausprobiert. Ich war Single. Ich hätte eigentlich im letzten Jahr am 1.9. Silberhochzeit gehabt. Mhm. Hatte aber anderthalb Jahre vorher eine Scheidung hinbekommen. Ja. Oder ja. Durchgezogen, durchziehen müssen. Oder wie auch immer. Durch was? Was hast du da durch die Scheidung hinbekommen? Durch was? Ja, man hat sich auseinandergelebt. Ich bin Projektleiter und Servicemensch. Okay. Ich bin weltweit unterwegs. Okay. Und wir hatten uns ein bisschen auseinandergelebt. Das heißt, du hattest früher keine Erfahrung im SM-Bereich? Doch. Doch. Meine Frau hatte mich eigentlich mehr oder weniger da rangeführt, mhm, beziehungsweise rangekickt. Ja. Hat das aus mir rausgeholt. Okay, so, jetzt ist diese junge Frau deine Sklavin. Das Thema hatten wir jetzt vor ein paar Tagen ja auch schon ausführlich besprochen. Was bedeutet das konkret in eurem Fall? Wie sieht diese Beziehung aus? Beschreib sie mir mal. Das möchte ich ganz gerne mal machen. Sex. Also, was man so allgemein unter Sex versteht, mhm, prozentual ausgedrückt maximal 2%. Ach. Mhm. Es geht eigentlich mehr oder weniger darum, dass sie es genießt, wenn ich ihr sage, was sie an Textilien zu tragen hat, mhm, was sie auszuführen hat, wie sie sich zu bewegen hat. Mhm. Wenn ich sage... Was soll sie denn? Stell dich mal so dahin. Ja. Und bleib so stehen, mhm, mal 10 Minuten. Mhm. Und das sieht, diskutieren wir auch aus. Dann genießt ihr das, die 10 Minuten durchzuhalten. Mhm. Das ist einfach so. Was soll sie, abgesehen von diesem kleinen Beispiel jetzt, was macht sie sonst so aufgrund deiner Anweisungen? Oder das muss ich nicht alles über den Äther bringen jetzt, ne? Sag mal so ein paar Beispiele, damit wir uns das vorstellen können. Viele Leute sind ja zum Beispiel auf allen Vieren vor mir herkriechen. Mhm. So Pünktchen machen. Oder aus dem Näppchen ihren Drink nehmen. Ja. Das heißt, du sitzt. Aber sie wünscht das auch so. Ja, das habe ich schon verstanden. Das heißt, du sitzt bequem im Sessel. Das ist wichtig. Und sie das hat ist den. Das ist wichtig, das ist Absprache, ne? Ja, ja, das ist mir völlig klar, dass das eine freiwillige sexuelle Variante ist. Dass einer das toll findet, das der Sklave zu sein und. Der andere gibt. Das heißt, Essen, ist es beim, lass mich fragen, beim Essen auch so, dass du ihr in einem Hundenapf etwas servierst? Nein. Kommt schon mal vor. Allerdings, wenn die Chemie, ich habe übrigens gestern, Jürgen, hattest du auch mal so ein Mädchen dran, die war total traurig. Ja. Das habe ich verfolgt. Ja. Die wollte auch mal kuscheln oder so, ne? Mhm. Ja, das machen wir laufend. Macht ihr auch? Mhm. Ja, natürlich. Wie oft seht ihr euch denn? leider viel zu wenig, weil ich im Hamburger Nahbereich lebe im Moment noch. Mhm. Ich arbeite gerade daran, auch in München einen Nahbereich zu ziehen, wo sie halt wohnt. Ach so, gut, das ist natürlich ein riesen Unterschied. Hamburg, München, ja. Das natürlich. Aber wir haben jetzt also in naher Vergangenheit noch mal wieder 2 Wochen gehabt. Nein, das ist es nicht. Aber das Mädchen gestern hat mir so leid getan, die hat ja am falschen Herrn gehangen da. Ja. Nein, das machen wir natürlich, wir diskutieren das immer, nicht diskutieren das aus, sondern wir sprechen das einfach. Ist das eine, das, mir ist das mal so schwer nachzuvollziehen, das ist eine Sklaven-Herren-Beziehung. Welche Rolle spielt in einer solchen Beziehung die Liebe, wenn überhaupt? Also ich denke mal, dass eine BDSM-Beziehung, also so eine Beziehung, es bedarf viel mehr Vertrauen gegenseitig, um so eine Beziehung auf einem hohen Level führen zu können überhaupt. Ist mir klar. Aber Liebe? Gegenseitig. Weil ich muss als Top auch ganz genau, wenn ich gewissenhaft bin, wissen, was ihr gut tut. Weil ich habe eine große Verantwortung. Ja. Und mein Mädchen gibt mir so viel von sich. Mhm. Okay, das verstehe ich. Mein Mädchen, das verstehe ich gut. Mein Mädchen habe ich auch gesagt zu meiner Ex-Frau, die war 2 Jahre älter als ich. Das habe ich schon verstanden. Aber die Frage war nach... lass mich mal fragen. Die Frage nach der Liebe. Ja. Vertrauen, das verstehe ich schon. Wenn man das verantwortungsbewusst macht, muss da viel Vertrauen sein. Aber was ist mit Liebe? Ja, Liebe ist genau das Gleiche wie BDSMler sagen immer Stino, ne? Stinknormale Partnerschaft oder eine normale Partnerschaft. Ich denke, das tut sich nichts. Das tut sich nichts. Das heißt? Liebe gehört, also für mich jedenfalls, ich kann nur für mich reden, Jürgen. Mehr Möglichkeiten habe ich nicht. Ich kann nur für mich reden. Ich sage ja, Sex maximal 2%. Ja. Also du würdest über die Lippen, Liebe, Puscheln und alles Mögliche. Ja, du würdest über die Lippen bringen, ich liebe diese junge Frau. Ja. Ja. Nun nochmal zurückzukommen auf ich diesen. Ich bin total verliebt. Ja, auf diesen großen Altersunterschied. Jahren, der ist ja nun. Wenn ich das. Lass mich noch fragen, Lass mich noch mal was fragen. Das ist ja ein riesen Altersunterschied. 17 Jahre, 51 Jahre. Macht dir das gar nichts aus, dieser Altersunterschied? Doch. Was macht dir da was aus? Das ist mir unheimlich, ja. Und da reden wir auch viel drüber, Jürgen. Das blockiert mich manchmal auch sehr. Was ist da unheimlich für dich? Weil ich lebenslang eigentlich immer, wenn ich ältere Herren mit jungen Damen gesehen habe, mir meine Gedanken dazu gemacht habe. Warum ist die mit dem zusammen, was macht der alte Sack mit so einer jungen Tante, um das mal salopp zu sagen. Ja. Und das widerfährt mir natürlich auch in verschiedensten Situationen so, dass sie sieht, man, ich bin 100 Kilo, 1,87 Meter, ohne Bierbauch, also nur Muckis, er traut sich meistens keiner mehr dazu sagen, aber Tatsache ist, man merkt das schon, wenn man sensibel ist. Ne? Ich habe da auch Verständnis für übrigens. Ja. Also für die Kritik, Leute, meinst du? Die uns kennen, reagieren natürlich anders. Mhm. Aber Fremde, das ist schon ein komisches Gefühl. Weil ich die Leute verstehen kann. Welche Zukunft siehst du mit dieser jungen Frau? Das ist auch ein schweres Thema, worüber wir beiden, sie und ich, sehr, sehr viel auch reden, weil ich das auch häufiger als sie anrege. Wir haben uns jetzt auf diesen Deal geeinigt, dass ein Leben eine Reise ist. Und dass ihr eine Weile miteinander reist jetzt. Ja, und das ist doch ein schönes Bild. Wir fühlen uns beide im Moment wohl dabei. Ja. Und wenn die Reise für den einen oder anderen zu Ende ist, dann geht für den einen oder anderen die Reise eben weiter. Und oder woanders weiter dann. Und wir tun keinem was. Ja. Andreas, ich passe immer auf das Mädchen auf und ich liebe sie wirklich aufrichtig. Dann wünsche ich euch eine eine gute Reise, noch eine Weile, wohin sie auch führen mag. Ja. Und geht, aber ich merke schon, dass du ein vorsichtiger Mensch bist und geht vorsichtig miteinander um. Und dabei dann wünsche ich euch alles Gute. Gewissenhaft. Alles Gute und viel Glück, Andreas. Danke, Jürgen. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Und es hat mich echt gefreut, dich mal am Draht zu haben. Das freut mich sehr. Das gebe ich gerne zurück. Ja. Alles Gute. Ja. Tschüss. Und heute war es ein bisschen erkältet, ne? Jo. Ja, genau. Ne? Wird schon wieder. Ja. Alles Gute. Alles klar, Jürgen. Tschüss. Danke. Tschüss. Wilfried, 43. Guten Morgen, Wilfried. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Wilfried. Ich freue mich erstmal, dass ich dich mal sprechen kann. Dankeschön. Das ist ja eine ganz tolle Sache. Danke, danke, danke. Ganz toll. Um was geht's denn, Wilfried? Ich habe einen Selbstverstümmelungszwang. Oh. Seit 6 Jahren jetzt. Also vor 6 Jahren hat es angefangen. Da hat meine Frau aber noch gelebt und da habe ich das nicht so nach außen gekehrt. Mhm. Also sie hat das nicht so mitbekommen. Und jetzt seit 4 Jahren ist es ziemlich extrem. Was bedeutet denn Selbstverstümmelung? Was machst du? Also ich habe an der einen Hand 2 Finger mir selber, also die Kuppen abgesägt. Du hast ja die Kuppen selbst abgesägt von der Hand? Von den Fingern? Ja, also an einer Kreissäge. Wie viel Zentimeter? Wie viel? Also das erste Glied, sowas fehlt da. Das ist schon eine ganze Menge. Ja. Das hast du dir mit der Kreissäge abgesägt? Kreissäge beim Holzsägen, aber schon geplant. Also nicht aus Versehen, sondern geplant? Nein, nein, geplant. Das muss doch höllisch wehtun. Nein, das ist ja so, wenn sowas passiert. Also ich habe mal bei meinen Großeltern auf dem Bauernhof einen Finger verloren, als Kind schon. Mhm. Und dieser Schock, den man da hat, also man fühlt da keine Schmerzen erstmal. Ja, ist das für dich sogar verbunden mit einem gewissen Lustgefühl? Lustgefühl würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist, nimmt mir irgendwelchen Druck. In dem Moment fühle ich mich frei, also von Ballast. Was hast du denn gemacht, nachdem die Fingerkuppe abgesägt war? Wie hast du dich verarztet? Also ich habe mich dann erstmal selber verbunden und bin dann zum Arzt und hast dem aber nicht die Wahrheit gesagt? Nein, dass ich halt einen Unfall hatte. Mhm. Es passiert mir auch, also ich habe einen Bauernhof, dass ich gegen die Schaufel vom Radlader laufe oder so Sachen. Das also ich laufe los, ja? Aber nicht gezielt und dann ein paar Meter davor werde ich auf einmal schneller und laufe dann davor und haue mir zum Beispiel die Schienenbeine auf. Und mittlerweile ist das so extrem, dass also es geht sogar schon ins Intime zum Teil. Was genau ist das? Erzähl mal. Also ich habe mir auch schon, man mag es nicht glauben, aber ich habe mir selber schon meine Vorhaut eingeritzt. Hm. Also. Das heißt, dein ganzer Körper ist voller Narben aufgrund von Verletzungen, die du dir zugefügt hast. Ja, ja. Die Vorhaut eingeritzt, das heißt, mit was hast du die eingeritzt? Mit einer Rasierklinge. Eingeritzt, nur geritzt oder richtig durchgeschnitten? Naja, also ein Stückchen am Bändchen da. Mhm. Mhm. Und ja. Was war bisher das Schlimmste? Waren das die Fingerkuppen und die Vorhaut oder gibt es noch etwas anderes, was auch sehr schlimm ist? Oder noch schlimmer? Nein, ich würde sagen, die Fingerkuppen, das war das Schlimmste bis jetzt. Wie oft machst du denn solche selbstverletzenden Aktionen? Das ist eigentlich so im Abstand immer so, man kann es nicht genau sagen, aber so alle 2-3 Monate kommt so ein Schub. Mhm. Und dann kann das sein, dass ich dann 1-2 Mal hintereinander irgendwas mache. Das ist also. Was sind denn dann für deine Verhältnis eher harmlose Sachen, was du machst? Harmlose Sachen sind, wenn ich irgendwo davor laufe. Mhm. Mhm. So. Mhm. Ja, und das mit dieser Vorhaut, ich weiß nicht warum, aber gut, ich habe keine Partnerin mehr und muss mich auch keinem zeigen oder so. Mhm. Und bin auch für mich irgendwie und Wenn du in deinen Fantasien bist, wie weit gehen die Fantasien, was du dir vorstellen könntest, was du mit dir machst? Also ich habe mir schon mal überlegt, mir also meinen Penis auf den Hackelklotz zu legen und da drauf zu hauen, zum Beispiel. Das geht seit 6 Jahren. Seit 6 Jahren, und ja. Deine Frau ist inzwischen verstorben, sagst du? Sie ist verstorben, ja. Vor 4 Jahren. Ja. Versuch mal zu rekonstruieren. Vor 6 Jahren, als das angefangen hat, gab es da irgendein für dein Leben erschütterndes Ereignis? Nee, also vor 6 Jahren nicht. Da war das auch noch nicht so ausgeprägt. Hat das mit dem Tod der Frau vielleicht was zu tun? Ja, wo die dann gestorben ist, da habe ich das irgendwie ausgelebt. Ich weiß auch nicht, ob das eine Lust ist oder ob das eine, ich kann das nicht so richtig deuten. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass ich mir das Leben nehmen will oder irgendwas. Ja. Was machst du denn so sonst so im Leben? Was machst du vom Beruf zum Beispiel? Also ich bin Bauer. Ach, das, also richtig, ja, vom Beruf sogar Bauer. Das ich habe eine Landwirtschaft und ja gut, ich bin ziemlich zurückgezogen die letzten paar Jahre. Und ja gut, verkaufe heute halt mein Viehzeug noch. Mhm. Mit den Leuten hat man halt noch so Kontakt und so. Verstehe. Und jetzt mal Arzt, Hausarzt oder sowas, ja. Ja. Sowas hat man da noch. Ja. Deine Frau, du bist ja erst 43, deine Frau ist dann ja vermutlich auch sehr jung gestorben. Ja, ja. Was ist da passiert, dass sie so früh gestorben ist? Ja, du, also das weiß man gar nicht ganz genau. Also das ist auch nicht groß untersucht worden. Sie hatte halt Herzprobleme. Und ja, vielleicht durch die viele Arbeit oder so, weil wir ja immer nur alleine waren. Ach so. Ja. Wie alt ist sie geworden? Sie ist 43 geworden. Ja. Sie war älter als ich. Habt ihr gemeinsame Kinder? Nee. Mhm. Das haben wir gleich von Anfang an. Wir haben Tiere, die reichen uns. Ja. Haben wir immer gesagt. Tiere, das ist eine Aufgabe. Mhm. Ja. Gibt so viel Böses auf der Welt, da sind die Tiere, die kann man versorgen und man kann sich auch selbst versorgen damit, man braucht nicht jemanden. Ja. Ja. Das, was du gerade geschildert hast, ist ja schon sehr dramatisch, auch wenn ich als Außenstehender das so höre. Leidest du darunter? Nee, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich leide, ja. Also ich gehe aber zum Arzt und lasse mich immer durchchecken oder wenn ich wieder irgendwas habe oder so, dann gehe ich zum Arzt und sage, Mensch, der glaubt schon mittlerweile, ich bin der Volltrottel, muss man ja bald sagen. Weil du immer irgendwo gegenläufst. Ja, Tollpatsch, ja, weil ich immer irgendwo dagegen renne. Aber, so. Aber du hast dich jetzt bei mir mit dieser Thematik gemeldet. Warum? Ja, ich wollte einfach mal mit jemandem so darüber reden. Ich rede da jetzt groß nicht drüber, ja. Hast du es überhaupt schon mal jemandem erzählt? Nee. Mhm. Ja, also wie gesagt, beim Arzt habe ich immer irgendwelche Vorwände und stelle mich halt selber als Deppen hin, ja, weil ich Trottel halt, der Deutsch. Wilfried, aber früher, also als das noch nicht angefangen hat, vor den 6 Jahren, wenn man noch weiter zurückdenkt, warst du da, hast du ganz normal gelebt? Ja, wir haben unser Viehzeug und gearbeitet und also, ganz normal auch ein bisschen zurückgezogen. Ja. Mhm. Aber so ganz normal eigentlich. Für mich selber lebe ich ja immer noch normal. Ja. Ja, wobei, wenn ich das höre, für mich ist das nicht normal. Und ich glaube, dass das deutet auf irgendwas Gravierendes in deiner Psyche hin. Und die Sorge besteht ja, dass das immer stärker wird und dass irgendwann wirklich das schlimme Folgen hat für deinen körperliches Leben. Ja, vielleicht, ich habe natürlich überlegt, mal zwischendrin mal, vielleicht sollte man doch mal jemanden aufsuchen, ja. Wilfried, ich rate dir das dringend, das zu machen. Ja, dass du mit einem, wenn du mit einem erfahrenen Arzt, Psychiater oder einem Therapeuten darüber mal redest, glaube ich, dass man da vielleicht auf Dinge stößt, die nicht so ganz in Ordnung sind und vielleicht sollte ich ja erstmal mit meinem Hausarzt. Ja, der könnte dich natürlich. Einfach den Schritt erstmal mit meinem Hausarzt. Genau. Ja, weil den kenne ich schon jahrelang, ja. Dem kann ich mich anvertrauen. Ja, wenn du da ein Vertrauensverhältnis hast, sag ihm das und er kann dich dann weiterführen, vielleicht zu einem Facharzt, der sich damit besser auskennt. Ich rate es dir wirklich dringend, Wilfried. Das ist schon ziemlich krass. Also wenn man das von außen hört, da mache ich mir Sorgen um dich. Ja. Also nee, man muss sich jetzt keine Sorgen nicht machen. Also ich habe noch meine, Tiere, ich muss arbeiten, ich muss machen, ja. Und die Kälbchen, die müssen ja alle versorgt werden. Und der Kaninchen und dann hast du ja so viel Zeug noch, ja. Ich wollte eigentlich alles schon abschaffen. Ja, Beschäftigung, die brauche ich halt, ja. Also red mal vertrauensvoll mit deinem Hausarzt und dann werden sich die Wege schon finden. Ja. Dann wünsche ich alles Gute und danke für dein Vertrauen. Ja, ich danke auf jeden Fall. Du machst eine tolle Sendung. War schön, mit dir mal zu reden. Dankeschön, Wilfried. Ich muss auch dann noch gleich ins Bett. Ich muss ja morgen früh wieder raus, meine Kälbchen. Dann aber schnell. Alles Gute und schlaf gut. Gut, ja, danke schön. Tschüssle. Tschüssle, woher kann man denn? Wo sagt man denn Tschüssle? So, und jetzt geht's weiter mit dem Tobias. Und der Tobias ist 43. Guten Morgen, Tobias. Guten Morgen. Hallo, Tobias. Ich sehe gerade mit Erschrecken, wir haben gar nicht mehr viel Zeit. Leg los. Ja, also ich habe den Vorredner gehört, der gesagt hat, da oder Probleme hatte mit seinem Sohn, der eventuell homosexuell sein könnte. Ja. Und ich glaube, das Problem hat er selber damit. Das Problem ist nicht der Junge. Er soll einfach abwarten, bis der Junge auf ihn zukommt und das von sich aus outet. Mhm. Ja, ich habe das auch gehabt. Ich war sehr konservativ, also ein richtiger Sauerländer, kann man so sagen. Mhm. Ja, also bei uns gibt es keine Schwulen, so ungefähr. Das stimmt, habe ich auch schon von gehört. Im Sauerland gibt's das nicht, ja. Ja, so ungefähr, ja. Und wo mein Sohn sich geoutet hat und hat sich mir anvertraut, habe ich richtig arschlochmäßig reagiert. Wie hast du reagiert? Naja, ich habe gesagt, also das kann nicht sein und so weiter. Und ich habe ihn schikaniert dafür und schlecht gemacht und runtergemacht. Mhm. Ja, und ich habe mich also richtig, ich kann wirklich jetzt sagen, wie ein Arsch verhalten. Und ich bin dankbar, dass mein Sohn mir dieses Verhalten verziehen hat. Ja, wie lange hast du dich ihm gegenüber schlecht verhalten? Oh, das hat bestimmt ein Jahr gedauert, über ein Jahr. Und was hat den Knoten dann gelöst? Das kann ich dir sagen. Das war mein Vater, der wesentlich älter ist wie ich. Ach, guck mal, die alten Leute. Ja, der hat zu mir dann mal irgendwann gesagt, da war eine Familienfeier, ich habe ihn wieder richtig runtergemacht und dann hat er gesagt, mein Gott, sagt er, wie dumm bist du eigentlich? Mhm. Ich bin 40 Jahre älter wie du und ich kann das akzeptieren und du Idiot schaffst das nicht. Da standst du aber wie ein begossener Pudel da. Ganz genau, ich war der Idiot in diesem Moment. Allerdings. Und da hat Klick bei mir gemacht. So. Weißt du, das Problem ist, dass wir haben immer Vorstellungen von unseren Kindern. Mhm. Und wir möchten diese Vorstellung umgesetzt haben. Und da ist das Problem. Genau. Ja, dass wir unsere Kinder gerne so haben möchten, wie wir das möchten. Aber so sind unsere Kinder nicht. Nee. Und wenn wir unsere Kinder lieben, dann nehmen wir sie so an, wie sie sind. Genau, und es geht letztendlich nur um das Glück der Kinder. Ganz genau so ist es. Und wenn du das verstanden hast, kannst du deine Kinder annehmen, egal was sie sind. Ob sie schwul sind, ob sie lesbisch sind, das spielt keine Rolle. Ja. Denn der Mensch zählt. Das ist ein schönes Wort, Tobias. Ja. Sehr, sehr toll, dass du noch dran gekommen bist und uns das so gesagt hast. Eine schöne Rückmeldung auf den Anrufer vorhin. Vielen Dank und schöne Grüße ins Sauerland. Danke. Tschüss, ciao. Tschüss. So, liebe Leute, das war's für heute und für diese Woche in der Technik. Heute Tim Dohnke. Nächste Woche sind wir auch natürlich für euch da. Die Woche ist ein bisschen anders als sonst, aber das erzähle ich euch Montag. Dienstag sind wir nicht im Fernsehen, das sage ich jetzt auch schon mal. Aber in der Nacht von Montag auf Dienstag alles normal. Radio 1 Live, wieder Fernsehen, 1 Uhr, freie Themennacht. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende und ich hoffe, dass ich am Montag wieder mit noch klarerer und besserer Stimme hier sitze. Bis dann, ciao.